Er ist der monatliche Host der Berliner Sherrod Night und monatlicher Moderator auf Radio Marabu, Lord Litter, in der nächsten halben Stunde hier bei mir zu Gast. Und wir spielen gute Musik, handverlesene Musik. Und jetzt, 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Day von Brendan Benson und MGMT mit Kids. Whoever is there,

the sensation of 70s. It's gonna take some time this time to get myself in shape. I really fell out of line this time. I really missed the gate. The birds on the telephone line next time are crying out to me next time. And I won't be so blind next time, and I'll find some harmony. But it's going to take some time this time, and I can't make demands. But like the young trees in the winter time, I'll learn how to bend. After all the tears we spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, and I'm on the road again. And it's going. I'll learn how to bend. It's gonna take some time this time. No matter what I plan, but like the young trees in the winter time, I don't have to bend. After all the tears we've spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, and I'm on the road again. And it's going to take some. Musik in Moll, die Carpenters und davor A Girl Called Eddie und jetzt Neues von Barbara Streisand. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. Is fast asleep. You lie awake and you think about the man, and never ever think of Kati Sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most. You'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him. Musik zum Zuhören auf Radio Marabu Europe's Alternative Music, Flaming Lips. Barbara Streisand davor, die Carpenters, A Girl Called Eddie, Bernd Begemann, Franz Ferdinand, MGMT und Garbage. In der nächsten halben Stunde bei mir im Studio Lord Litter, unserer DJ aus Berlin, hat schräge Musik mitgebracht, also dranbleiben unbedingt. Radio Marabu. Established 1984. Täglich von 9 bis 10 Uhr. 23 Uhr bis 24 Uhr. www.kultradio.eu. Radio Marabu. Die Wahl. Guido grinst. Arbeit. Wir fordern Einheitsreligion weltweit. Und das bis nächsten Mittwoch. Einheitsreligion weltweit. Und das bis nächsten Mittwoch. Die Wahl. Radio Marabu. Montag ist Marabu-Tag in Osnabrück. Ab 21 Uhr auf UKW 104.8. Montag in Osnabrück. Immer via www.radio-marabu.de. Hier gleich mit Lord Litter zuvor, Medicine Man, hier sind 07. Thank you. So, da sind wir wieder, Radio Marabu. Pause ist vorbei. An meiner Seite ein Mann, der sonst meistens Sendungen aus Berlin ins Marabu-Studio schickt. Heute ist er selbst im Studio. Lord Litter, hallo. Ja, hallo Marcel, endlich mal sehen wir uns. Genau, wir freuen uns ja immer, wenn wir uns sehen, selten genug. Und heute verbreiten wir uns gleich hier gemeinsam im Programm. Denn ich habe kürzlich unseren Stationsgründer Rainer Palmer aus der 16. Etage des Marabu Towers in den Keller, in die Studioräume gebeten. Und da haben wir uns auch unterhalten über die Anfänge unserer Station und festgestellt, dass du wohl mit der dienstälteste Marabu-Moderator bist. Das weiß ich so genau jetzt nicht, aber ich fasse das mal kurz zusammen. Ich habe Ende der 80er Jahre eine Sendung in Berlin bei Radio 100 gemacht. Dort habe ich damals im wahrsten Sinne des Wortes nur Kassetten gespielt, weil das die absolut hundertprozentige, unabhängige Aufnahmetechnik und Vertrieb und so weiter von Musik damals war. Vinyl war unerträglich teuer in der Produktion. CDs gab es kaum. Jetzt habe ich ihn schon verloren, den Faden. Nein. Und dann irgendwann ist dieser Radiosender, der nämlich auch sehr mit Herzblut dabei war, sprich überhaupt keine Kohle hatte, pleite gegangen, weil die Mauer brach zusammen und der Kapitalismus rannte nach Berlin und kaufte alles auf, was aufzukaufen gab. Unter anderem auch, dass leider Radio 100 eben weg war. Und ich habe dann angefangen, Sendungen auf Kassette zu machen, passenderweise. Habe diese in die Welt hinausgeschickt und irgendwann schrieb mir ein Herr, der hieß Rainer Palmer, ob ich nicht Sendungen für Marabu machen möchte, für Radio Marabu. War natürlich die geniale Einladung und das war, ich glaube, 1991 und seitdem bin ich dabei. Fein, fein. Und aus Radio 100 wurde Energy, welches wir hier nicht weiterempfehlen. Wir empfehlen eine echte unabhängige Produktion, weil die gibt es ja heute immer noch. Ray Mason. Ja, wie gesagt, ich habe damals angefangen, die Musiker zu spielen bei Radio 100, die zu Hause mit den ersten Vierspur-Kassettenrekordern damals noch total unabhängige Produktionen gemacht haben. Und für mein Empfinden ist diese Tradition heute, blüht sie wie verrückt. Natürlich heute alles mit viel mehr Spuren und mit viel besserem Klang und mit langer, langer Erfahrung. Und ein solcher Musiker ist Ray Mason aus Amerika, der seit 20 Jahren genauso aufnimmt, auch genauso lebt. Das ist seine 7., 8., 9. CD, ich weiß es gar nicht, ich finde sie alle super köstlich und das ist die neue Ray Mason. You're asking me what to do. I've got no good advice, there's just too much blue. It's a one color scheme with maybe a hint of green. Jealousy, go on and kiss him. Jealousy, go on and kiss him. I'm just some pal with a kick to his head, a pain in the side with a lot of books read. No street smarts, I'm always ripping me apart. Go on and kiss him, it's your galaxy go to start. You're asking me what to do. I've got no good advice, there's just too much blue. It's a one-color scheme with maybe a hint of green. Jealousy, go on and kiss him. Jealousy, go on and kiss him. Another friend to add to the list. I'm running out of pages, sure could use some kiss. Now that's another book with a lot of blank spaces. Got a problem putting names to the faces. You're asking me what to do. I'm just some pal with a kick to his head, a pain in the side with a lot of books read. No street smarts, I'm always ripping me apart. Go on and kiss him, it's your galaxy go to start. You're asking me what to do. I've got no good advice, there's just too much blue. It's a one-color scheme with maybe a hint of green. Jealousy, go on and kiss him. Jealousy, go on and kiss him. Jealousy, go on and kiss him. Jealousy. Thank you. Home Recording, Ray Mason auf Radio Marabu. Home Recording ist heute tatsächlich verbreitet. Ich denke, jeder auch von unseren Hörern, auch den jüngeren Hörern, kennt das, bewusst oder unbewusst. MySpace fällt mir jetzt zum Beispiel ein, spontan die Dame Kobe Calais lief auf jedem Sender weltweit mit Bubbly. Und die hat ja auch so angefangen, hat im Keller ihre Songs aufgenommen. Im Computer kann man das heute in bester Studioqualität. Ja, und dann online gestellt und dann kam dann halt eine Plattenfirma, hat das mehr oder weniger dann nur noch lizenziert. Also all das, was du vor 20, 25 Jahren, was nicht nur du, was andere vor 20, 25 Jahren mit viel, viel Mühe erhoben haben, ist heute dank Technik relativ weit entwickelt und entwickelt sich rasend schnell weiter. Wo geht das Ganze hin, deines Erachtens? Natürlich ist eine sehr provokative Frage, aber ich würde sagen, zur völligen Auflösung der gewesenen Musikindustrie. Also jetzt keine revolutionären Thesen hier, aber früher gab es halt ein Studio, wo 48 Spur Aufnahmemöglichkeiten waren. Da ist eine Band reingegangen, hatte irre wenig Zeit aufzunehmen und danach die Platten waren halt so, wie sie waren. Heute hat das mehr oder weniger jeder zu Hause und kann in einem Prozess über, sagen wir mal, 2 Jahre so lange feilen, bis es so stimmt, wie er oder sie das haben möchte. Deswegen sind für mein Empfinden auch die Produktionen, die ich heute bekomme, von dieser Ebene bekomme, die süffigsten, die ich eigentlich seit je gehört habe, weil es keinen Druck mehr gibt irgendwie. Und dadurch hat sich für mein Empfinden die Qualität der Musik verändert und die Qualität auch des Vertriebes, der heute eben, wie du schon sagtest, eigentlich im Prinzip vom eigenen Schreibtisch aus passieren kann. Einer verkauft nicht mehr viel, viele verkaufen viel. Würde ich sagen. Also ich habe, für mich hat da so eine riesige Glocke geklingelt, als ein gewisser Michael Jackson gestorben ist, der, und das fand ich das Tragische, irgendwann nicht mehr weiterkam, nicht weil er nicht musikalisch weiterkam, sondern weil er mit der nächsten Platte keine 200 Millionen Exemplare verkaufen konnte, was absoluter schizophrener Irrsinn war, für mein Empfinden. Nur noch 10. Sondern nur noch 10 Millionen. Ja, das war dann, also okay, die allerletzte waren wohl nur noch 6 Millionen und das war dann der absolute Absturz. Der Flop. Das war der Flop. Muss man sich mal vorstellen, 6 Millionen. Richtig, eben. Ja, das genau das war für mich der Ansatz zu denken, das ist alles schizophrener Irrsinn. 6 Millionen ist ein Flop, da stimmt doch was nicht. Und deswegen, das haben wir heute eben absolut nicht mehr. Ein Gitarrengott hat angefangen mit Home-Produktion. Ja, leider letztens gestorben, obwohl mit 94 ist das dann ja wohl irgendwann legitim. Les Paul, der hat nicht nur die elektrische Gitarre so weiterentwickelt, dass heute jeder Hardrocker eine Les Paul umhängen hat, also der einen gewissen Sound haben will, sondern er hat auch damals es war wohl schon die Vierspurtechnik entwickelt, hat verschiedenste Effekte entwickelt und hat mit seiner Frau Mary Ford in der eigenen Wohnung die Riesenerfolgshits der 40er und 50er aufgenommen. Da gibt's tolle Geschichten, wie die Nachbarn sich gewundert haben, warum über Stunden in der Wohnung von Les Paul hochhackige Schuhe in einem gewissen Rhythmus über den Holzboden liefen. Da können wir uns mal ein Stück anhören, warum das damals geschehen ist. Aus der Wohnung von Les Paul, der geniale Song mit Mary Paul an den hochhackigen Schuhen. Thank you. haben gerade die Frühzeit der Home Recordings gehört. Wir haben über die Spätzeit gesprochen, Kobe Calais, Ray Mason. Und wir kommen jetzt nochmal zurück zur Glanzzeit der Popmusik. Da war alles kategorisiert, kann man sagen. Da gab es die Künstler, die Millionen Platten verkauften, die ein entsprechendes Image hatten, die eine entsprechende Werbung gemacht hatten, die völlig unabhängig eigentlich auch von ihrer Songqualität in einer Schublade steckten und dann im Grunde genommen fast schon zum Feind wurden. Und jetzt, so 20, 30 Jahre nach dem Ende der großen Popmusik, und das kann man, glaube ich, fast schon sagen, jetzt beginnt man wieder mehr oder weniger die Songs sich anzuhören und dann eigentlich festzustellen, oh yeah, that's Rock'n'Roll. Ja, für mich ergibt sich das auch so ein bisschen aus der, in Anführungsstrichen, Gnade des Alters. Das heißt, also rückblickend sind einfach Leute, die wussten, wie man Musik macht und dieses dann sogar noch live vor einem Mikrofon gemacht haben, wie mein inzwischen absoluter Lieblingsorchesterleiter Bert Kempfert. Der saß wirklich mit dem Orchester rund um ein Stereo-Mikrofon gruppiert und dort haben die dann live aufgenommen. Daraus ergibt sich einfach eine für immer währende Qualität, die man damals mit langen Haaren, Black Sabbath hörend, nicht erkennen konnte, habe ich auch kein Problem mit, aber heute rückblickend ist das einfach ganz eindeutig, dass das von der Luftigkeit und von der Genialität der Musiker und des Orchesterleiters geht nichts über Bert Kempfert heute. Trotzdem höre ich selbstredend noch die ersten vier Black Sabbath. Wir kommen hier selbstredend natürlich auch zur Qualität unseres Marabu-Formates, über das wir ja auch selbst öfters diskutieren, dass wir neben den aktuellen klassischen Independent-Songs, die wir weiterhin verbreiten wollen, um auch nicht völlig extrem daher zu geraten, natürlich auch über den Tellerrand blicken wollen und dann eben auch solche Sachen rausgraben wollen, wie zum Beispiel Bert Kempfert. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist heute eigentlich eher wichtig, dass auch die, das klingt jetzt hochtrabend, die nachwachsenden Generationen mitbekommen, was einfache Qualität ist. Ja, also, dass im Endeffekt die Musik für sich alleine steht und mit dem Kontext, mit dem man damals möglicherweise nicht mehr so nicht so zurechtkam. Wenn ich mir hier das Cover von Bert Kempfert angucke mit der Frisur, das 1970 war das unmöglich, das ging einfach nicht. Damals der Feind. Das war der absolute Feind, natürlich. Kurze Haare und Geigen, also das ging gar nicht, ja. Lange Haare und laute, schreiende Gitarren, das musste sein, ansonsten war man eben ein Überläufer oder so. Das ist heute alles ganz anders und deswegen habe ich meine Sendung auch gelockert, in Anführungsstrichen, indem ich die wirklich qualitativen Sachen, die ich für mich als Einfluss und auch als, ja doch, als Einfluss meines Lebens entdeckt habe und würdige, die spiele ich gerne immer mal zwischendurch und eben dann meinetwegen auch mal eine ganze Show als diese Cult Cuts, wo ich eben Platten spiele, die mich damals noch in jungen Jahren beeinflusst haben. Also heute, das hat sich für mich alles aufgelöst. Trotzdem muss ich sagen, suche ich vorrangig Platten, die in totaler Unabhängigkeit heute zu Hause entstehen. Und ich möchte nicht den uralten Blues immer nochmal hören, sondern wenn, dann bitte einen ganz neuen Blues, der ganz anders klingt. Rick Rubin macht's anders, der lädt sich die Leute ins Studio ein. Das können wir finanziell nicht drum so. Eins muss man natürlich sagen bei solchen Leuten wie Bert Kempfert, da war natürlich aufwendige Produktion durchaus auch angebracht, weil Orchester ist einfach Orchester. Also das ist richtig. Das war ja auch das große Problem bei ihm, dass er eigentlich nie bis auf die letzte Tournee, soweit ich weiß, effektiv live auf Tour gehen konnte. Das konnte keine Sau im wahrsten Sinne des Wortes bezahlen damals. Sondern ein ganzes Orchester, da muss halt jeder bezahlt werden und der muss auch täglich bezahlt werden. Und das ist eben auch die Frage des der Relation bezahlen, finanzieren, Musik, Kunst, wie hängt das alles zusammen? Da muss man mal drüber nachdenken. Deswegen gibt's irre viele gute Bert Kempfert-Platten, wo er für diese eine Produktion das Orchester ins Studio bekommen hat, aber es gab glaube ich nur ganz, ganz wenige Tourneen, wo er wirklich mit dem Orchester in Erscheinung getreten ist. Und auch das, für mein Empfinden, findet heute einen anderen Zusammenhang, weil heute, in Anführungsstrichen, mache ich mir mein ganzes Orchester selber, wobei das natürlich lange, lange nicht so gut klingt wie ein echtes Orchester. Das kriegt man mit Home Recording nicht hin. Strangers in the Night heißt das Album, was wir hier vor uns vorliegen haben und er sieht wirklich anders aus als wir jetzt. Ja, auf alle Fälle. Also, weil, wie gesagt, er war wirklich die Generation unserer Eltern und das ging eben nicht, da musste man anders sein und FDP. FDP, genau. Also bloß auf der anderen Seite, heute diese Frisur ist eigentlich gar nicht so unmodisch. Und er guckt ein wenig grimmig auch. Also es ist nicht so, wenn man heute die Arschgeigen von Wahlplakaten sieht, die so mit so öligen Gesichtern herunterblicken wie Hollywood-Stars. Also Berlin hängt voll von Wahlplakaten. Da sieht er eigentlich richtig fies aus. Ja, na, er hat ja auch bis zu dem Moment, wo er gesagt hat, ihr könnt mich alle mal und dann nach Amerika gegangen ist, und ich will das nicht zu ausführlich machen, hat man ihn ja eigentlich mit dem Sound, der später dann die ganze Welt in Anführungsstrichen dominierte, in Deutschland abgelehnt. Vielleicht guckt er deswegen hier grimmig, weil er noch nach Amerika gehen musste, um dort eben sein Wonderland by Night aufzunehmen, um dann eben alle zu überzeugen, ist ja doch ein unglaublicher Sound, was der Herr macht. So. Welchen Track hören wir? Bud Kempfert, Strangers in the Night, das Album? Ich habe mal ausgesucht, Two Can Live on Love Alone. Live on Love Alone, Bert Kempfert aus dem Album Strangers in the Night. Was nur wenige wissen, Lord Litter und ich, wir arbeiten gerne zusammen, wenn es um Marabu-Collagen geht. Ich habe eine gewisse Bühnenerfahrung vom Kabarett her, habe schon sehr, sehr lange Texte auch geschrieben, satirische Texte. Und du machst das auch als Mr. Fake bei der Sherrod Night einmal im Monat in Berlin. Ja, das hat sich so entwickelt. Im letzten Jahr habe ich da noch so live zur Gitarre ein paar Songs von mir gegeben. Das war auch ganz nett, aber ich habe festgestellt, dass noch ein anderes Element in diese Nacht reinpassen würde. Und ich habe dann eigentlich angefangen, als Mr. Fake sehr ironische Kommentare zur Zeit zu machen, weil auf der einen Seite ist das zwar ganz toll, dass man heute mit Home Recording und mit den ganzen Programmen und mit einem Laptop und so weiter alles in Anführungsstrichen machen kann. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass irre viele Leute, die überhaupt nichts können, auf dieser Ebene sozusagen total was zusammenfaken, also zusammenspinnen können. Man klickt 2-3 Mal irgendwo hin, es sieht gut aus, es klingt gut, man hat im Endeffekt aber überhaupt gar nichts gekonnt. Also, und deswegen bin ich da jetzt als Mr. Fake unterwegs, und insofern finde ich, glaube ich, passt das ganz gut zusammen mit den Ansätzen, die ein gewisser Herr Fischer von Radio Marabu hat. Ökologischen Beischlaf möchtest du demnächst anbieten, nicht wahr? Ja, ich habe mir ja jetzt diese biologischen Hosen von DNA geholt. Es gibt jetzt eigentlich, das habe ich schon angemeldet, man kann sich das also jetzt nicht mehr sozusagen greifen als Copyright oder so. Ich werde, da es jetzt biologische Hosen gibt, biologischen Käse, biologische frag mich nicht, werde ich den biologischen Beischlaf anbieten. Im Moment nur, da ich leider nicht schwul bin, lade ich also die Damen dieser Republik ein, auf meiner Website mal nachzuklicken, lotlitter.de unter BB biologischer Beischlaf. Feine Geschichte, also mach das. Alexa Rodrian singt jedes Mal bei jeder Shared Night. Und da kommen wir jetzt auch zu einer musikalischen Veröffentlichung von ihrem Mann, Jens Fischer Rodrian. Ja, Jens Fischer Rodrian ist auch so ein Musiker, der, wie ich finde, die neue Qualität demonstriert für mein Empfinden, weil er eben auch zu Hause ein Studio hat, das nennt er Kofferstudio, weil im wahrsten Sinne des Wortes eben alles mehr oder weniger fast in einen Koffer reinpasst. Dort macht er aber eben gigantisch hoch qualifizierte Produktionen, unter anderem auch Musik für Theaterproduktionen, dann natürlich zusammen mit seiner Frau Alexa Rodrian, die Alexa Rodrian Bandmusik und so weiter und so weiter. Ich müsste jetzt stundenlang erzählen, wer Jens Fischer Rodrian ist. Tätig für die Blue Man Group auch. Almost bevor wir es vergessen. Das ist wichtig, nein, nicht das Wichtigste, aber so der Kern eigentlich, wieso diese unglaubliche Intensität und Qualität von Jens immer rüberkommt, er ist der musikalische Leiter der Blue Man Group in Deutschland, ja. Also und dadurch hat sich für mich, glaube ich, etwas gleich definiert, was eine Qualität, aber auch trotzdem eine völlig improvisierte, wie soll ich das ausdrücken jetzt, Genialität definiert. Also und ja, das zu Jens Fischer-Rodrian. Und der hat jetzt eine neue Solo-CD draußen, wo alles Mögliche drauf ist, was auf seine ganzen Sachen irgendwo so nicht drauf passt. Und die finde ich auch sehr anders, sehr genial und sehr Jens Fischer-Rodrian. Schattenland heißt die, was hören wir? Ich weiß es nicht. Das war Jens Fischer Rodrian aus dem Album Schattenland. Wir haben jetzt den Song gefunden. Ins Schattenland geboren. Es ist Musik für das Missverständnis. Das ist ein Theaterstück von Albert Camus, Deutsches Theater Berlin 2008-2009. War als MP3 hier einfach so im Rechner ins Programm reingeflogen, weil wir haben den für die Rotation vorgesehen und da stand hier nur Fischer Rodrian und so schnell waren wir dann halt auch. Das sind wir wieder beim Thema, das ist das digitale Zeitalter. Ja, es ist, sagen wir mal so, ich habe mich inzwischen mit mir geeinigt, dass ich das sowohl als auch finde. Auf der einen Seite, wenn man es drauf hat, kann man das unheimlich gut positiv nutzen alles. Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht doch ein paar Manken hat im Kopf, kann man da ganz schnell im Loch verschwinden, weil es zu viel ist, es ist nicht verständlich. Dann kommen noch ein paar Spam-Mails und schon ist man verloren. Beschriftung ist alles. Stunde ist vorbei. Ja, würde ich sagen, geht schnell immer, zack, schon wieder eine Lebensstunde vorbei. Auf die nächsten, viel Spaß.